Der Tag ist am Ende. Nur ich bin es noch nicht. Ich halte noch durch für ein paar Stunden, bis die Sonne durchbricht. Und mein Herz geht auf Reisen, die Gedanken ziehen mit. Ich lasse sie treiben und ich wünsche ihnen Glück. Und die letzten Akkorde klingen noch nach. Ich spüre den Atem, den Herzschlag und weiß ganz genau, heute kommt er nicht, der Schlaf. Denn meine Träume halten mich wach. Und einsam durchstreife ich die Reste dieser Nacht. Ich wollte doch eigentlich was Positives schreiben, ein Lied von Aufbruch, Toleranz und Sympathie. Doch alles, was rauskommt, ist mal wieder das